Unter dem Titel »Das Schmiermittel der Gesellschaft« sprechen wir über die Wertigkeit des Geldes. In einer Sendung von Rüdiger Offergeld. Tausend an dich! Eins Geld an dich. Fünf zum Altvorbild! Für den heutigen Börsentag ist es vor allem die Angst. Das ist aber nicht nur für den heutigen Börsentag charakteristisch, sondern auch für die vergangenen Tage. Und ich bin fest davon überzeugt, die Angst der Anleger, die Angst der Börsianer wird bleiben. Der erste Verlust ist der billigste. Oder was die vagabundierenden Finanzströme für Schäden anrichten können. Uhr. Mit dem Glockenzeichen beginnt das Börsengeschäft in Frankfurt. Unruhe kommt auf. Die Makler rufen ihre Angebote aus. Die Händler der Banken antworten aufgeregt. Zu Börsenbeginn steht der DAX bei 2034. Herr Schulten von der Commerzbank beobachtet die Aktienkurve auf digitalen Anzeigetafeln. Ein Wirtschaftskorrespondent kommentiert die neuen Gerüchte um die italienische Bayer-Tochter und die Deutsche Bank. Werden diese Vorfälle den Aktienkurs beeinträchtigen? Die Umsätze sind mäßig. Viele Händler warten und halten ein Schwätzchen oder telefonieren mit dem Handy in ihre Zentralen. Heute relativ ruhig, muss ich sagen. Nun, in Amerika haben wir immer noch die Nachwehen zur Pleite der Metallgesellschaft im Ölterminggeschäft. Dort hat man Knall auf Fall sich von Terminkontrakten gelöst. Unter großen Verlusten hat man sich davon gelöst, weil sie falsch waren bzw. zu viel Verluste brachten. Da hat man sich gesagt, lieber jetzt abhacken, der erste Verlust ist der billigste. Dagegen hat natürlich nun die Mannschaft derjenigen protestiert, die diese Geschäfte in Amerika zu verantworten hatten. Die sind dann da entlassen worden. Und nun haben die wohl die Staatsanwaltschaft in Amerika aufgefordert, das mal zu untersuchen. Deutsche Bank ist in diese Untersuchung mit reingekommen, eigentlich weil nämlich die Deutsche Bank zurzeit bei der Metallgesellschaft den Vorsitz im Aufsichtsrat hat. Überall ist so ein im Hinterkopf der Börsianer so ein Unwohlsein. Man weiß es nicht ganz genau, woran es liegt. Eins Geld an. Hier an der Börse wird nie der Tag gehandelt, sondern es wird immer die Erwartung gehandelt. Das heißt, es werden im Moment 95er Gewinnerwartungen in diesen Kursen prognostiziert. Was die in der Welt herumvagabundierenden Finanzströme und die Spekulationen auf immer höheren Gewinn in den einzelnen Volkswirtschaften für Schäden anrichten können, beschreibt Horst Affelt vom Starnberger Institut zur Erforschung globaler Strukturen und Krisen an einem konkreten Beispiel. Es gab eine Staubsaugerfabrik im Elsass, die wurde von der Firma Hoover betrieben und innerhalb der EG in Schottland hat man ihnen billig Gelände angeboten oder gratis und hat ihnen versprochen, dass die Gewerkschaften nicht dort erscheinen, die Löhne waren niedriger, die Arbeitszeiten länger. Haben sie im Elsass zugemacht, die Leute sind arbeitslos, werden vom französischen Staat von der Sozialversicherung bezahlt. Man produziert in Schottland. Wenn das in Schottland eine Zeit gelaufen ist, wird man feststellen, dass in der Ukraine billiger ist, macht man in Schottland dicht, die Leute liegen wieder dem Steuerzahler auf der Tasche und die Ukrainer fangen an, sich zu freuen. Aber ehe die sich endgültig freuen, sollen sich nicht zu früh freuen, dann geht man nach Abchasien vielleicht oder nach China oder sonst wohin. Und das ist überhaupt keine Bosheit. Der Mensch, der verantwortlich ist für die Firma Hoover, wird festgestellt haben, dass wenn er im Elsass bleibt, er seine Produkte nicht mehr absetzen kann und also die Firma pleite macht. Max Weber, der Klassiker der deutschen Soziologie, hat schon früh, kurz nach der Jahrhundertwende, das Phänomen Geld und Kapital, die soziologischen Grundkategorien des Wirtschaftens, erforscht. Im Einklang mit der herrschenden Volkswirtschaftslehre unterscheidet er drei Funktionen des Geldes. Erstens. Die wichtigste Funktion ist die des Tausches. In einer arbeitsteiligen Erwerbswirtschaft können mit dem Mittel Geld alle produzierten Güter und Leistungen von jeder beliebigen Person zu jeder beliebigen Zeit und an jedem beliebigen Ort ausgetauscht werden. Zweitens. Geld funktioniert als Recheneinheit bzw. als Rechenmittel. Mit ihm wird es möglich, den Wert aller Güter und Leistungen in Einheiten ein und derselben Bezugsgröße auszudrücken und vergleichbar zu machen. Drittens. Geld hat die Funktion eines Wertaufbewahrungsmittels. Der Verkauf von Gütern kann zeitlich entkoppelt werden. Denn das Geld, das durch den Verkauf von Gütern eingetauscht wird, muss nicht sofort wieder durch den Kauf anderer Güter umgesetzt werden, sondern kann als Kaufkraft akkumuliert werden. Das Akkumulieren kann geschehen in den verschiedenen Formen des Sparens und der Aneignung von Wertpapieren. Max Weber hat als erster beschrieben, wie sehr die moderne Geldwirtschaft das Leben der Menschen verändert hat. Wie sehr der auf der formalen Rationalität des Rechnens beruhende moderne Geldverkehr Distanz schafft zu Personen, Gütern, Zeiten und Räumen. In seiner berühmtesten Arbeit »Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus« aus dem Jahre 1904 ist Max Weber der Frage nachgegangen, woher die besondere Triebkraft wirtschaftlichen Erfolgsstrebens komme. Profitgier als alleiniges Motiv reichte ihm nicht aus. Eine Erklärung findet er in der strengen Ethik des Protestantismus, vor allem in Calvins Lehre, die die Gläubigen zwang, sich immer wieder der Gnade Gottes zu vergewissern, innerlich bedroht von der Erwartung doppelter Prädestination, entweder verworfen oder für das ewige Heil bestimmt zu sein. Der Wiener Theologe Falk Wagner. Es besteht also eine völlige Ungewissheit im Hinblick auf das individuelle Heil. Und unter der Bedingung kann keiner auf Dauer sinnvoll leben. Insofern wird man nach Zeichen für eine Erwählung oder Nicht-Erwählung Umschau halten. Und diese Zeichen kann man natürlich nur im sozialen Weltzusammenhang vergegenwärtigen. In diesem Sinne ist dann dieser Puritanismus und diese calvinistische Strömung davon ausgegangen, dass beruflicher, wirtschaftlicher Erfolg ein mögliches Zeichen für diese Erwählung sein könne. Und um zu diesem Erfolg zu kommen, haben dann diese Calvinisten eine besondere Art von Wirtschaftsweise ausgebildet, die zunächst mal namentlich unter der Bedingung des Sparzwangs gestanden hat, Kritik an Luxus, um zunächst mal zu einer Kapitalgewinnung zu kommen. Muße, Gelassenheit, Freude am Leben waren nicht die Tugenden der Protestanten im Wirtschaftsleben, wohl aber harte Arbeit, strenge Pflichterfüllung und asketische Lebensführung. Ohne diese spezifischen protestantischen Tugenden hätte sich die moderne westliche Industriegesellschaft am Ende des vergangenen Jahrhunderts nicht so rasant entwickeln können. Es wäre wahrscheinlich alles so gemächlich weitergegangen wie in anderen südlicheren Weltgegenden, die kulturell mehr vom Katholizismus und der Orthodoxie bestimmt waren. Ausschlaggebend für den Wertewandel war der Bruch mit dem traditionellen Handeln und Denken, die berechnende Beziehung zwischen Herstellern und Kunden und die Neigung, das gewonnene Geld nicht zu verbrauchen oder es zinsbringend auf eine Bank zu tragen, sondern immer wieder neu zu investieren. Der protestantische Unternehmertyp verbot sich einen aufwendigen Lebensstil. Mit seiner Nüchternheit und Bescheidenheit, Sittenstrenge und Moral wurde er zum gesellschaftlichen Vorbild, an dem sich viele ausrichteten. Max Weber starb 1920. Er konnte nicht mehr verfolgen, wie gleichsam von innen heraus das System und vor allem dessen Moral sich verändern sollte. Das protestantische Unternehmertum löste sich von seinen ethischen Wurzeln und wurde, als die Nationalsozialisten die historische Bühne betraten, verführbar für die politische Macht, der es schließlich erlag. Nach dem Krieg sollte sich das Gesicht des Kapitalismus gründlich ändern. Der Markt drängt in alle Lebenswelten ein. Der Philosoph und Soziologe Theodor W. Adorno schreibt: Geistige Gebilde kulturindustriellen Stils sind nicht länger auch Waren, sondern sie sind es durch und durch. Das Kabarett Die Oderhähne aus Frankfurt an der Oder kommentiert die neu gewonnene Marktwirtschaft. Oh, mein Ita, du Kreuzworträtsel vor Anschlag. Oh, mein Ita, du wirst nicht lange reichen. In Salzgelumpe eingelegt, muss einfach sein, genau wie Puffernschwein. Wir sehen das KDW als eine seriöse Operette. Eindrücke aus dem größten Kaufhaus Europas. Oben in der sechsten Etage ist das Feinste vom Feinsten. Nicht? Die Muscheln schlürfen und wartet also, kennen Sie alle das? Ne? Da können alle gehen da hin. Oh, da gehen sie ja die Leute hin, die mal so einen richtigen Jeep auf und so was haben. Das sind nicht bloß die Reichen, nee. Ein richtig Otto-Normalverbraucher. Ich bin mal im KDW gewesen, 1988, als ich das erste Mal nach West-Berlin konnte. Und da bin ich mit einer Freundin rein und da sind wir dann hoch in diese Gemüseabteilung. Na gut, ich hatte ja keine Puseratze bei mir, weißt du. Also mich hat es ja nie gejuckt. Pusseratz ist kein Geld. Und da habe ich mir die Früchte angeguckt, die waren ja nur sehr exotisch. Das war eben exotisch, das gucke ich mir einen Film an und ich kann sowieso nicht mit anfangen. Ja. Diese ganze Zusammenwachserei Ost-West, der nur sehr schwierig macht, weil die Bürger sich ja drüben nur vorstellen, ja, der Trott geht so weiter. Arbeit werden wir auch irgendwann mal kriegen, nicht etwa selber suchen, sondern zugeteilt kriegen. Das wurde ja früher auch mal alle zugeteilt. Da wird ja jemand mal kommen, wo man mal was arbeiten kann und gleichzeitig natürlich nur alles haben wollen. Nicht? Das taut nicht hin. Die Geldphilosophie eines Kaufhauses, vorgetragen von ihren leitenden Angestellten. Der Chef der Feinschmeckerabteilung? Ja gut, es gibt nur ein KDW auf dieser Welt. Das wird dadurch belegt, dass nun die Feinschmeckeretage mit 5200 Quadratmeter die größte Delikatessenabteilung hier in Europa ist. Dass wir mit 30.000 Artikeln ein sehr umfangreiches Sortiment anbieten. Und natürlich auch hier den Auftrag haben, immer eine Nasenlänge voraus zu sein. Das heißt, neue Verzehrgewohnheiten, neue Trends aufzuspüren und die dann auch umzusetzen. Der Chef des Einkaufs. Wir sehen das KDW als eine Operette mit der Vielzahl der Facetten des bunten Lichtes, der Lebensqualität. Wir müssen und wollen uns auch so darstellen, aber als eine seriöse Operette. Der Chef des Hauses. Das KDW ist mein Leben. Und das KDW ist eine Institution und das KDW hat eine Bedeutung für Berlin, aber auch für Deutschland. Es war natürlich symbolisch das Kaufhaus der Freiheit und auch die Einkaufsstätte der Freiheit. Wir haben es immer gepflegt und ausgebaut. Wir versuchen den Kunden das Gefühl zu geben, hier ist dein Zuhause, hier kannst du den ganzen Tag dich aufhalten, hier kannst du verweilen, hier kannst du Gespräche führen. Es gibt nichts, was du eigentlich im KDW nicht tun darfst. Die Toilettenfrau vom Burger King gleich um die Ecke fühlt sich gar nicht wohl im KDW. Sie geht lieber zu Aldi. KDW ist ja nun Kaufhaus des Westens, nicht? Das ist ja nur logisch. Aber ich bin nicht erbaut von. Sehr teuer alles und ja, so große Fete geben. Da kriegen sie da oben Kaviar und sowas wohl alles. Die holen ja da dann immer, wenn die Feten haben und die Bankdirektoren alle so zusammenkommen und da machen die ja High Life, nicht? Wir können es ja machen. Unsere Zinsen, da verjubeln sie alle. Naja, ist doch so, Mensch. Kannst du da rinschlagen hier alle. Naja, was soll's. Das ist sehenswert, schön und da kriegt man alles. Mir ist es zu teuer. Ich kann mir sowas nicht leisten. Jeder fragt, wo ist KDW hier? Das haben die doch nicht kennengelernt. Naja, und nur Insel, KDW. Als ich sozusagen das allererste Mal in West-Berlin war, da haben alle gesagt, du musst unbedingt ins KDW. Das ist der Inbegriff der freien Marktwirtschaft. Ich habe mich dann also da auch dahin bewegt. Und das war für mich ein Schockerlebnis, was ich nie vergessen werde, weil ich kam sozusagen aus dem Mangel dieses DDR, real existierenden Sozialismus, in das Spiegelkabinett des Luxus und habe es nicht geschafft, diese Lebensmittelabteilung zu finden, sondern habe mich in diesem Überangebot von Waren und von Licht und von Werbung verlaufen und habe Angstzustände gekriegt. Ich wollte ja nichts kaufen und ich hatte ja auch kein Geld. Wir verkaufen Hoffnungen, Träume und Illusionen oder von der Theorie der feinen Leute zur Erlebnisgesellschaft. Für Max Weber waren die Grundmotive der protestantischen Ethik, Arbeitswille, Pflichterfüllung, Sparsamkeit und Investitionsbereitschaft Voraussetzungen für die Entstehung des Kapitalismus in Europa und Nordamerika. Generationen sind durch diese Tugenden bis weit in die 50er Jahre hinein in ihrem persönlichen Verhältnis zum Geld geprägt worden. Fast zur gleichen Zeit, als Max Weber über die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus nachdachte, veröffentlichte ein Amerikaner, Faustin Veblen, eine vehemente Kritik an der Geldkultur der Reichen in Amerika. Seine bis auf den heutigen Tag berühmte Studie »The Theory of the Leisure Class«, in der deutschen Ausgabe »Die Theorie der feinen Leute« betitelt, hatte eine Kernthese. Veblen schreibt, »Um Ansehen zu erwecken und zu erhalten, genügt es nicht, Reichtum und Macht zu besitzen. Beide müssen auch in Erscheinung treten, denn Hochachtung wird erst dem Erscheinen gezollt.« Reichtum hat man nicht nur, Reichtum muss auch demonstrativ hergezeigt werden. Erst der demonstrative Konsum erzeugt Ansehen und Prestige. Das ist die neue Konsumbotschaft aus Amerika, die im Nachkriegsdeutschland der späten 50er auch so verstanden wurde. Weblins feine Leute haben keine materiellen Bedürfnisse mehr. Mit ihrem Reichtum können sie sich ein müßiges Leben leisten. Die Muße, das Nichtstun, wird geradezu zum Zeichen der Vornehmheit. Das erweckt den Neid der Besitzlosen und soll es auch. Nichts erfreut die Reichen mehr als der Neid der anderen. Soziale Kritik an diesem offen zur Schau gestellten Konsum wurde noch in den 60er Jahren von der konservativen Kritik als Neidkomplex abgetan. Helmut Schöcks Buch »Der Neid und die Gesellschaft« lieferte dazu die Argumente. Ein Gang durchs KDW oder durch ein beliebiges Kaufhaus in diesem Land bestätigt, dass sich seit den Zeiten Max Webers oder Faustin Veblens in den Geldgesellschaften der westlichen Welt viel verändert hat. Nicht mehr das Gebot der Knappheit bestimmt ihren Charakter, sondern ganz im Gegenteil, das Merkmal der Überkapazität und des Überflusses. Doch auch der Reichtum in der Welt des Konsums hat sich demokratisiert. Mit wenig Geld kann sich heute auch der kleine Mann Genüsse verschaffen, die vor einigen Jahrzehnten nur von den oberen 10.000 bezahlbar waren. In einer Massengesellschaft, deren Funktionieren von der Produktion von Massenkonsum abhängt, verändert sich auch das Verhältnis der Leute zum Geld. Der französische Soziologe Pierre Bourdieu hat darüber ein viel zitiertes Buch geschrieben. Die feinen Unterschiede, Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft. Es erschien 1983 und analysiert die gesellschaftlichen Verhältnisse in Frankreich der 70er Jahre. Bourdieu führt den Begriff Lebensstil in die soziologische Debatte ein. Als Stilisierung des Lebens definiert er, darin Max Weber folgend, eine systematische Konzeption, die das Verhalten des Einzelnen und von Gruppen auf allen Ebenen bestimmt. Mag es sich um die Kleidung, die Wahl einer Käsesorte, die Vorliebe für Musik oder die Wohnungseinrichtung handeln. Unser ästhetisches Urteil wird zwar von Interessen bestimmt, sagt Bourdieu, doch sind diese nicht ausschließlich ökonomischer Natur. Aus der jeweiligen Gesellschaftsschicht jedenfalls ist der Geschmack nicht erklärbar. Seine These? Auch der Geschmack, von dem man gemeinhin annimmt, er sei etwas ganz Individuelles, wird fabriziert. Es steht uns nicht etwa frei, Rex Gildo zu mögen oder nicht. Auch Bedürfnisse werden produziert. Das heißt, sie werden wie Waren marktgerecht zubereitet, damit sie dann auch wie Waren verkauft und gekauft werden können. Eine neue Ökonomie und eine neue Ethik erscheinen in Bourdieus Buch. An die Stelle der Max Weberschen asketischen Moral von Produktion und Akkumulation tritt eine Moral, die auf Kredit, Verschwendung und Genuss beruht. Attribute eines ganz persönlichen Lebensstils kann sich jetzt jeder kaufen. Das Shirt von Lacoste, die Jeans von Armani und die Uhr von Cartier. Bourdieu fügt noch etwas hinzu, das für die französische Gesellschaft bis heute von besonderer Bedeutung geblieben ist. Ebenso wichtig wie Besitz sei der Erwerb kultureller Kompetenz. Der Besitz von Bildung wird zum wichtigen Unterscheidungsmerkmal zwischen den Klassen. Man weiß eben, welche Zeitschriften man zu lesen hat, wenn man am intellektuellen Diskurs kompetent teilnehmen will. Wer es nicht weiß, gehört eben nicht dazu. Die aus der neuen Ökonomie des Überflusses erwachsenen Lebensstile versetzen uns tatsächlich jeden Tag aufs Neue in Zwangslagen, wenn wir im Supermarkt und im Plattenladen, am Zeitungskiosk und vor dem Bildschirm unsere Wahl treffen. Wie sollen wir unsere Quiche Lorraine noch genießen, im späten November Beaujolais Primeur trinken, der Milva und Ulrich Wickert lauschen und unsere Rückhand regelgerecht schlagen, nachdem wir ein für alle Mal wissen, dass uns dies alles nicht einfach Spaß macht, sondern unabänderlich zu unserem Lebensstil gehört und wir es daher so und nicht anders machen dürfen? In den Theorien der feinen Leute und den feinen Unterschieden fungiert Geld als ein Trennmittel zwischen den Klassen und Schichten, zwischen denen, die es haben und denen, die es nicht haben. Nach Auffassung des Bamberger Soziologen Gerhard Schulze werden mit diesen Theorien nur noch geringe Teilaspekte der bundesrepublikanischen Gesellschaft zutreffend beschrieben. Gerhard Schulze zu Bourdieus Studie. Frankreich ist ja eine Gesellschaft, die noch viel stärker dem hierarchischen Denken verhaftet ist als die deutsche, die bundesrepublikanische Gesellschaft. Im Vergleich dazu sehen wir heute uns nicht mehr so in einem Gefüge aufgehoben, in dem Unterschiede von oben und unten definiert sind. Geld heißt dann in unserem Grundbefinden auch etwas anderes. Es heißt nicht mehr Überlegenheit oder Unterlegenheit, das sicherlich auch, aber das ist nur ein Nebenaspekt. Wir interpretieren Geld vor allen Dingen als den Schlüssel, der uns einen weiten Möglichkeitsraum eröffnet, wobei die Möglichkeit, anderen gegenüber sich als überlegen darzustellen, nur eine von vielen ist und eine zunehmend unwichtige Möglichkeit. Geld heißt für uns aussteigen können aus dem Beruf, bedeutet, dass man sich, das ist so die Assoziation, die derjenige hat, der vom Lottogewinn träumt. Im Anschluss an Nietzsche hat die deutsche Soziologie zu Beginn des Jahrhunderts das Verhalten des modernen Menschen als eine unablässige Jagd nach Erlebnissen interpretiert. Den Begriff des Erlebnisses hat jetzt der Soziologe Gerhard Schulze aufgegriffen und zum Kern einer weit ausgreifenden Theorie neuer Gesellschaftsformen gemacht, die die Kritik bei seinem Erscheinen vor 2 Jahren als Meilenstein kultursoziologischer Analyse gefeiert hat. Nicht von Kampf um die Verbesserung oder um den Erhalt des Lebensstandards und des sozialen Status werde die Lebensplanung der meisten Menschen bestimmt, meint Gerhard Schulze, sondern von der Suche nach subjektiver Befriedigung. Beruflicher Erfolg und Geld werde nicht mehr angestrebt, um das Überleben zu sichern oder um in einer vorgegebenen gesellschaftlichen Rangordnung zu reüssieren. Beruflicher Erfolg und Geld machen für viele nur dann noch Sinn, wenn damit die subjektiv empfundene Lebensqualität gefördert werde. Gerhard Schulze? Erlebnis heißt ja, dass ein innerer Prozess abläuft. Ein jedem geläufiges Beispiel für Erlebnis ist etwa der Orgasmus. Der Orgasmus ist inzwischen als Erlebniscode so selbstverständlich geworden, dass er in Zeitungen und Zeitschriften für Kinder und Jugendliche auftaucht. Uns werden zum Beispiel schöne Körper in Erlebnissituationen, in Situationen psychophysischer Erregung, Stimulation gezeigt. Etwa die Körper berühmter Sportler im Moment höchster Anspannung oder im Moment glücklichster Entspannung versunken in sich selber. Für die klassische Soziologie sind soziale Herkunft, Beruf und Geld des Einzelnen bestimmende Faktoren für sein Selbstverständnis und seine Handlungsweisen. Für Schulze sind sie das nicht mehr. Genau an diesem Punkt unterscheidet sich seine Darstellung der Geld- und Konsumgesellschaft von allen anderen kulturkritischen Analysen. Er bewertet die Konsumgesellschaft nicht negativ, stellt jedoch fest, dass die Menschen, die Tag um Tag mit einem unübersehbaren Angebot von Gütern und den unterschiedlichsten Lebensstilen konfrontiert werden, immer größere Schwierigkeiten haben, sich zu orientieren. Denn je zahlreicher die Möglichkeiten werden, zwischen Konsumgütern, Lebensstilen, Berufsalternativen, die man sich mehr oder weniger alle mit Geld kaufen kann, zu wählen, desto dringlicher stellt sich die Frage, was will ich eigentlich? Von außen, von den gesellschaftlichen Institutionen wie Schule, Kirche, Familie zum Beispiel, werden diese Fragen, hinter denen sich eine grundsätzlichere Frage nach dem Lebenssinn verbirgt, kaum noch beantwortet. Gerhard Schulze nennt diesen Entscheidungsdruck, dem ein jeder ausgesetzt ist, nämlich unablässig bemüht zu sein, herauszufinden, was zu einem passt, was als angenehm und schön empfunden wird, Erlebnisrationalität. Erlebnisrational verhält sich demnach einer, der in der Lage ist, Vernünftigkeit und Ordnung in seine Wunsch- und Gefühlswelt hineinzubringen. Da das aber nicht einfach ist, droht immer aufs Neue das Risiko der Enttäuschung. Eigentlich gibt es 2 Risiken. Eines tritt vor der Erlebnisepisode auf und eines danach, das Risiko der Enttäuschung. Ich eigne mir etwas an und es gefällt mir nicht so, wie ich mir eigentlich ursprünglich versprochen habe. Vorher aber tritt auch schon ein Problem auf, das einen buchstäblich auch in die Krise führen kann, nämlich das Problem der Unsicherheit. Was will ich eigentlich? Ich sitze im Reisebüro und die ganze Welt steht mir offen. Inseln, Länder, Flüge, Hotels, Pensionen. Ich kann unendlich viel machen, aber ich bin orientierungslos, wenn ich nicht weiß, was ich eigentlich möchte. Und das Reisebüro bietet mir Schemata für mein Innenleben an. Es bietet mir zum Beispiel das ausgearbeitete Schema Robinson Club als Möglichkeit des Wollens an. Und wenn ich nicht selber weiß, was ich will, dann greife ich eben auf solche Möglichkeiten zurück. Und kaufe mir das angebotene tolle Erlebnis mit dem großen Risiko, dass mir für mein gutes Geld nicht das geboten wird, was mir versprochen worden ist. Zum Beispiel eine geglückte Reise. Wenn ich zum Beispiel im Robinson Club auf Kreta sitze, in all meiner Konkretheit und mit all den Schwierigkeiten, die ich vielleicht habe, mit vielen Aspekten der Situation konfrontiert bin, die ich gar nicht erwartet habe, dann soll ich mich auf einmal so fühlen, wie ich mir das vorgestellt habe. Das ist doch ein hochriskantes Projekt, das oft genug scheitert. Man weiß es leider nicht genauer. Es lag ein Herr in einer Sommernacht auf einem Parkplatz auf der Lauer und ein Kuvert, das hat er mitgebracht. Von Ferne sieht man auch zwei Lichter, es knirscht ein dunkelblauer Jaguar. Darinnen kalkweiße Gesichter, nur der Chauffeur ist aus Nigeria. Man reicht den Umschlag in den Wagen, die Herzen schlagen, der Handel ist perfekt. Durch eine großzügige Spende kriegt man am Ende fast jedes Großprojekt. Plötzlich lacht der Herr Minister, denn er kennt dieses Geknister und er hat auf seinen Lippen eine kleine Melodie. Tango corrupti. Das Prinzip der offenen Hand oder wie in deutschen Behörden geschmiert wird. Der was kann halt und bist schwuppdi, wupp davon, auch wenn die Steuerfahndung stöbert. Es gibt nichts, was den Blutdruck hebe, denn alles, was wir haben, das haben wir sowieso schon auf Bahamas. Im Klärwerk München 2 in Dietersheim stinkt es. Für ein Klärwerk nichts Ungewöhnliches, doch im größten Klärwerk des bayerischen Landes stinkt es nicht nur nach Dreckwasser, sondern nach schmutzigem Geld, Schmiergeld. Gezahlt hatten es Manager des Siemens-Konzerns und anderer Elektrofirmen an einen Angestellten im städtischen Baureferat. Mehr als 3 Millionen D-Mark war es den Unternehmen wert, dass sie die Prozessleittechnik im Klärwerk einbauen durften und einiges mehr in anderen Projekten. Durch Preisabsprachen und Bestechung verschafften sie sich ein Auftragsvolumen von rund 60 Millionen Mark. Mehr als 4 Millionen Mark musste die Stadt München, der Steuerzahler also, dank dieses Gemauschels zu viel für die Aufträge zahlen. 189 Seiten umfasst die Anklageschrift der Staatsanwaltschaft München II gegen die Siemens-Manager. Das Prinzip der öffentlichen Hand droht zum Prinzip der offenen Hand zu verkommen, meint der Oberstaatsanwalt in München, Winfried Schubert. Die Staatsanwaltschaft sah sich gezwungen, eine Sonderabteilung Korruption mit 6 bis 8 eigens dafür abgestellten Staatsanwälten einzurichten. So sehr hatten sich die Korruptionsfälle gehäuft. Eine Statistik der vergangenen 3 Jahre. 252 Verfahren gegen derzeit ca. 330 Angeschuldigte. 278 Verfahren sind bereits erledigt. Wir haben insgesamt bisher 665 Durchsuchungen durchgeführt und haben auch eine Reihe von Haftbefehlen auch erwirkt und vollzogen. Wir haben inzwischen 95 Verurteilungen erreicht. Dann haben wir Freiheitsstrafen, sind bisher verhängt worden von insgesamt 116 Jahren und 2 Monaten. Geldstrafen von 1.655.200 und Bewährungsauflagen und Geldbußen von einer doch stattlichen Zahl, nämlich von 4.796.000 Mark. Überall da, wo Ämter und Amtspersonen Steuer- und Gebührengelder ausgeben, ist Korruption, Wenn noch nicht die Regel, so doch längst kein Einzelfall mehr. Das ist so in den Beschaffungsämtern der Bundeswehr und in den Einkaufsabteilungen der Krankenhäuser, vor allem aber überall dort, wo gebaut wird. In den Bauämtern von Bundes- und Landesbehörden, von Kreisen und Gemeinden, bei der Post und bei der Bahn gehören Schmiergelder fast zum normalen Geschäft. Bis zu 90% aller von öffentlichen Bauträgern ausgeschriebenen Projekte, so Korruptionsexperten, sind mancherorts schon im Vorfeld der Ausschreibungen abgesprochen zwischen den Ämtern und einem Kartell von Baufirmen. Solche Absprachen werden aber erst durch Bestechung möglich. Bestochen wird nach einem quasi festen Tarifsystem. 5% der Auftragssumme in Bar oder in Sachleistungen. Eine Hand schmiert die andere. Im Gegenzug wird den Baufirmen gestattet, bis zu über 30% überhöhte Rechnungen auszustellen. In der Bundesrepublik haben öffentliche Träger 1993 für 73,5 Milliarden Mark gebaut. Nimmt man einmal an, dass die Hälfte der vergebenen Aufträge auf Preisabsprachen und Bestechung beruhten, dann haben die öffentlichen Hände ca. 30% zu viel gezahlt. Summa summarum 10 Milliarden Mark. Oberstaatsanwalt Schubert. Bisher hatte man zum Beispiel von Frankreich und Italien eigentlich als selbstverständlich hingenommen, dass dort halt Korruption herrscht. Und bei uns hat man gemeint, wäre das doch noch nicht so verbreitet. Es ist wohl auch nicht so verbreitet wie dort. Aber wir sind halt nicht die Insel der Seligen, die allein ohne Korruption hier leben kann. Sittenverfall, Wertewandel, das sind natürlich alles so Schlagworte. Die können stimmen, die können nicht stimmen. Was ein bisschen bedenklich stimmt, ist halt, wenn diese Machenschaften gang und gäbe sind und sozusagen zum Geschäftsbetrieb jedes Unternehmens gehören, dann haben die Leute irgendwann aufgrund einfach häufiger Wiederholung gar nicht mehr den Eindruck, was wirklich Strafbares zu tun. Weil sie sagen, ja, das machen doch alle so. Da sagen viele, ja, mein Gott, dann wird das auch unter so etwas euphemistischen Bezeichnungen geführt. Man sagt natürlich nicht Schmiergeld oder Bestechung, das sagt man nicht, sondern das sind eben Provisionshonorare, Vermittlungsgebühren, das sind nützliche Aufwendungen. Man sagt das ja nicht so, dass es Schmiergeld ist. Natürlich wissen viele, dass es dann doch so ist. Den Schaden hat der Steuerzahler, aber nicht nur er. Auch der ehrliche Kaufmann hat in diesem Geschäft keine Chance. Schmiert er nicht, bekommt er den Auftrag nicht, muss er seine Leute eventuell entlassen. Also beteiligt er sich im Zweifelsfall an diesem schmierigen Geschäft. Und, das ist nun wirklich das Absurde, er wird von der deutschen Steuergesetzgebung noch dafür belohnt. Ganz selbstverständlich setzen die Firmen ihre Schmiergelder unter der Rubrik NA-Kosten, das sind sogenannte nützliche Aufwendungen, von den Steuern ab. Oberstaatsanwalt Schubert. Sie haben jetzt hier den Begriff nützliche Aufwendungen. Da kann sich was sehr Sinnvolles dahinter verbergen. Tut es ja in den meisten Fällen auch. Es kann halt dazwischen auch als Synonym oder Euphemismus für Schmiergeldzahlungen dienen. Dann ist es natürlich nicht mehr in Ordnung. Schmiergeldzahlungen im Inland sind nicht steuerlich absetzbar, sind nicht abzugsfähig. Im Ausland, glaube ich, wird behauptet, ich bin aber kein Steuerexperte, für ausländische Aufträge da, könne man das tatsächlich als nützliche Aufwendungen von der Steuer absetzen. Im CONZ, einem millionenfach aufgelegten Ratgeber für Steuertricks, steht es schwarz auf weiß, wie man es machen muss, um auch im Inland die Schmiergelder von den Steuern abzusetzen. In unbeschränkter Höhe kannst du Schmiergelder absetzen, sofern du den Empfänger namentlich benennst. Damit du ganz klar zwischen Geschenk und Schmiergeld zu unterscheiden weißt, höre, Geschenk ist eine Zuwendung ohne eine konkrete Gegenleistung. Bei einem Schmiergeld wird hingegen regelmäßig eine konkrete Gegenleistung erwartet. Du bist überhaupt nicht daran interessiert, bei einer größeren Schmiergeldzahlung unnötig Steuern zu verschenken. Folglich bleibt dir die Mühe nicht erspart, in einer Notiz festzuhalten, welche konkrete Gegenleistung du erwartest. Erst dann ist der Betrag abzugsfähig, unabhängig davon, dass die Zahlung von Schmiergeldern verboten ist. Aber das kann dir Schnuppe sein, denn das Finanzamt hat in solchen Fällen ja das Steuergeheimnis zu wahren, darf also die Schmiergeldempfänger dem Staatsanwalt nie verraten. Allerdings wird der Schmiergeldempfänger das Schmiergeld versteuern müssen. Wie sagten die Steuereintreiber bereits im alten Rom? Geld stinkt nicht. Also gilt, nur nicht erwischen lassen. Wen wundert es da, wenn das Unrechtsbewusstsein bei den Herren mit den weißen Kragen bis in die Vorstandsetagen der großen Konzerne hinein arg unterentwickelt ist? Siemens belohnte einen ihrer wegen Korruption einsitzenden Manager mit einer Gehaltserhöhung und obendrein mit einem nagelneuen Wagen der obersten Kategorie. Korruption lohnt sich. Sie lohnt sich in der Wirtschaft, in den Behörden und in den letzten Jahren verstärkt auch in der Politik. Bauer Ocker Mähdrescher, wie reimt sich das zusammen? Bauer Ocker Mähdrescher, wie reimt sich das zusammen? Der stolpert, der baut um, der Gauweiler ackert, wo sie kommt. Der Schönhuber steht mit dem Mähdrescher da, so reimt sich das zusammen, so reimt sich das zusammen. Saludos amigos. Schwarzer Baron steckte Steuergelder in die eigene Tasche. Hafenstraße, Vatikan, CSU, wie reimt sich das zusammen? Hafenstraße, Vatikan, CSU, wie reimt sich das zusammen? Die Hafenstraße ist multikulturell, der Vatikan ist multifinanziell, die CSU ist multikriminell, so reimt sich das zusammen, so reimt sich das zusammen. In Bayern folgte über Monate ein Amigo-Skandal dem anderen. Bei dem schwarzen Baron, der im Frühsommer Schlagzeilen in der Münchner Abendzeitung machte, handelt es sich um einen Baron von Harsdorf, der in Santiago de Chile eine Niederlassung der CSU-nahen Hans-Seidel-Stiftung leitet. Dem vornehmen Herrn wird vorgeworfen, sich über Jahre kräftig aus der Spendenkasse privat bedient zu haben. Man spricht von über 400.000 Mark. Davon finanzierte er seine dicken Autos und residierte mit Frau und Familie auf einer 33 Hektar großen Hacienda. Die eigentliche Aufgabe dieser Stiftung ist es, laut ihrer Satzung, demokratische und staatsbürgerliche Bildung zu vermitteln. Sie wird fast ausschließlich aus Steuermitteln bezahlt. Über die Art der politischen Bildung, wie sie die Hans-Seidel-Stiftung in ihren über den ganzen Globus verteilten Niederlassungen pflegt, hat sich Gerhard Polt, der Münchner Kabarettist, seine Gedanken gemacht. In der Maske des CSU-Politikers Peter Gauweiler hält er einen Vortrag auf Einladung der Hans-Seidel-Stiftung im fernen Churangrati zum Thema Demokratie. Democracy in Bavaria. Democracy, ladies and gentlemen, has a very old and long tradition in Bavaria. Go back to Plato. I write it on the blackboard so you can. Plato. P-L-A-T-O. The next was Cicero, an old Roman. I write it on the blackboard. It's pronounced Cicero, not Cicero. It's Cicero. An old Roman who enriched that idea of democracy. But next came our real political genius from Bavaria, Dr. Müller, the so-called Ochsensepp. I write it on the blackboard. Ochsensepp. Ladies and gentlemen, the old Greeks and the old Romans, they sacrificed to their gods, people, jewelry, gold, wine, to keep their gods in a good mood. And the Bavarians of today, they sacrifice helicopters and journeys and trips around the world and BMWs only if they see that their politicians drink Freibier. I write it on the idea of Freibier, ladies and gentlemen. Freibier is a deeply religious. The more you drink, the earlier the ghost of democracy becomes visible. Aufgeflogen übrigens ist der Amigo-Skandal der Hans-Seidel-Stiftung nicht etwa durch eine interne Rechnungsprüfung, sondern durch eine Anfrage des chilenischen Instituto Libertad, das wissen wollte, warum die Spenden in letzter Zeit nicht mehr so reichlich flossen. In diesem Zusammenhang erfährt der Steuerzahler auch, wen er da im fernen Chile finanziert. Die Bittsteller des Instituto Libertad unterstützen ausgerechnet die Renovación Nacional, nationale Erneuerung, in deren Reihen sich Freunde und Anhänger Augusto Pinochets wiederfinden. Democracy. Die funktionale Unterhose ist rückläufig oder wie sich der Mann in der Welt der Waren für wenig Geld selbst verwirklichen kann. Was mit Geld nicht geht, heißt ein oft gehörter Spruch, geht mit viel Geld. Der kleine Mann muss sich damit bescheideneren Summen begnügen. Zum Beispiel kann er sich im KDW für ein paar Mark seine Selbstverwirklichung als Mann kaufen. Wie das geht, erklärt der Geschäftsführer des Hauses. Vor 10 Jahren wäre das noch höchstens 25% der Gesamtfläche gewesen. Da gab es die funktionale Unterhose, die der Mann getragen hat, aber nicht als modisches Accessoire, sondern weil es einfach dazugehört. Heute ist es keine Frage der funktionalen Bekleidung mehr, denn die Sortimente sehen Sie. Wir führen alle Markenhersteller, die es überhaupt in Europa gibt. Die bieten es auch kaum noch an. Die reine funktionale Unterhose ist rückläufig, sondern heute ist es Mode. Und die gekaufte Mode ist immer ein Stückchen sich geleistete Selbstverwirklichkeit. Man verwirklicht sich selbst, indem man sich identifiziert, denn das ist ja ein Teil, was man nicht nach außen trägt. Hier unten, Trikotagen, ne? Da können Sie sich mal angucken, was heute in der Harnunterwäsche, sag ich mal, in der Mode los ist. Das hätte sich ein Mann früher nie getraut, einen Body zu tragen, weil er gedacht hat, das wirkt sehr weiblich. Also das hat man sich nicht getraut oder man wird gleich in die falsche Kategorie gestuft, falsch beurteilt von anderen, komisch angeguckt, ne? Oder auch selbst die Frau würde vielleicht sagen, sag mal, was trägst du denn, ne? Und wenn Sie sich da auch mal, da würde ich mich auch noch mal umhören. Und Sie werden sehen, also es gibt wirklich verrückte Sachen. Also ich muss sagen, ich habe bei meinem Mann auch so einen ganz süßen Body geholt und so mit Hosenträgern, ganz witzig, sieht ganz verrückt aus. Und der hätte sich bestimmt nicht alleine gut, aber ich dachte, das holst du dem mal und der findet das jetzt ganz toll, ne? Weil jeder spricht ihn drauf an. Eine ganz normale Spitze. Ist eine ganz normale Spitze mit einem Baumwollstoff. Wie sie vor Jahren im Grunde bei Damen verarbeitet so wurden es. Und ja. In der Herrenunterwäschemode ja. Heute ja. Gang und gäbe ist. Ja, genau. Ein bisschen Elastan ist drin, dass es so elastisch ist. Das ist nichts Außergewöhnliches mehr. Das passt in das Thema Männer in der Selbstverwirklichung. Freuen Sie sich auf Harry Weinfurt und die Superspielshow mit den fantastischen Preisen. Sehen Sie jetzt, der Preis ist heiß bei RTL. Das ist ein einziger großer Rausch oder wie ein privater Fernsehsender mit seinen Programmen viel Geld macht. Der Moderator nennt die Kandidaten bei ihren Namen. Aus dem Publikum stürmen sie mit lachenden Gesichtern auf die Bühne in eine hell erleuchtete Glamour-Kulisse. Das Publikum tobt. Die Waren, deren Preise geraten werden sollen, sind auf kleinen dorischen Säulen feierlich platziert. Der Hintergrund der Kulisse ist voller halb abstrakter Figuren, wie von Dali. Geworben wird für alles. Markenmüsli, Markenspaghetti, Markenelektrogeräte. Ein riesiger Markenkosmos, in dem es gilt, sich zurechtzufinden. Das Etikett Werbesendung bleibt ständig eingeblendet. Hier wird nicht nur für Produkte geworben, sondern die Sendung wirbt für sich selbst. Sie ist selbst ein Produkt der Werbung. Die Verwandlung der Öffentlichkeit in ein Medium der Werbung, über die der Philosoph Jürgen Habermas schon 1961 in seiner Habilitationsschrift schrieb, enthüllt sich als das Strukturprinzip des kommerziellen Fernsehens. Habermas meint, dass die Kommunikation von Menschen untereinander immer weniger direkt geschehe. Die Werbewirtschaft gewöhne sie mehr und mehr daran, die eigenen Gedanken, Meinungen und Gefühle über x-beliebige Konsumartikel mitzuteilen. Über das schöne Schlafzimmer, die tolle Ledercouch oder die fantastische Thailandreise. Petra Schöler, Petra, Sie sind dabei! Aus dem Markenkosmos gibt es kein Entrinnen. Mithilfe des sogenannten Merchandising wird der Fernsehkunde vom Bildschirm weg in die reale Verkaufswirklichkeit zurückgeführt. Die Pressesprecherin des Senders, Angelika Fehrenkämper. Merchandising fing bei uns ganz putzig an, als es das Frühmagazin Frühstücksfernsehen auf den kam. Das war 87. Da kam auf einmal die Idee zum Frühstücksfernsehen, was gehört zum Frühstück, eine Kaffeetasse. Es wurde gemacht, eine Kaffeetasse, mit damals noch mit dem RTL-Logo. Dieses wird dann einfach verkauft. Mit der Tasse fing es mal an. Und heute gibt es über Bücher, Schallplatten, klar, Reisen. Es gab ein Parfüm zu Verzeih mir. Bei zur Traumhochzeit gab es eigene Autos, das Traumhochzeitsauto. Also dass praktisch über ein Produkt, was jeder im täglichen Gebrauch hat, ein Sendername oder ein Sendungsname wieder weiter vermittelt wird. Das ist Merchandise. Und wie gesagt, es fing alles mit einer Kaffeetasse an. Es gibt Kleider, Bademäntel, die alle irgendeinen Sendungsbezug haben. Und mittlerweile ist das ein sehr umsatzstarker Faktor auch hier. Inzwischen verkauft RTL für 180 Millionen Mark Platten, Bücher, Spielzeug mit den Logos der jeweiligen Show- und Serienhelden. Das ist ein einziger großer Rausch, sagt Alexa Gref, die Chefin der Abteilung. Was ist das für eine Welt, die sich hier ein Fernsehsender täglich aufs Neue schafft? Dank der ständigen Rückkopplung mit dem Konsumenten eine einzige Wunschwelt. Das Bindeglied ist die Frankfurter Vermarktungsfirma IPA Plus, die für RTL die Werbekunden betreut. Zusammen mit dem Border Verlag hat sie jetzt die Firma mit dem programmatischen Namen Typologie der Wünsche Intermedia GmbH und Co. KG gegründet, die die Fernsehnutzungsdaten der GfK-Fernsehforschung mit den Konsumdaten der jeweiligen Zuschauergruppen verbinden soll. So kann ein Werbespot zielgenauer denn je im Programmumfeld platziert werden. Der schöne Schein wirft dunkle Schatten auf die schillernde Modebranche. Sehen Sie jetzt Reich und Schön bei RTL. Wichtigste Zielgruppe ist die Familie. RTL versteht sich gemäß seinen jüngsten Verlautbarungen denn auch als Familiensender. Was darunter zu verstehen ist, erläutert Peter Jennert von der Development-Abteilung. Da sind natürlich schon einige Parameter letztendlich durch die Werbeindustrie vorgegeben. Zum Beispiel, dass man natürlich auf junge Zielgruppen gehen sollte, um also auch Geld zu verdienen. Also die Zielgruppe 14 bis 49 ist relevant. Also sozusagen, was man mal nennt, aber das ist natürlich ein sehr abstrakter Begriff, das ist sozusagen die junge Familie oder so. Und das sind schon so Kriterien, nach denen man letztendlich auch die Programme gestalten muss. Weil dadurch diese Programme auch wieder für die Werbewirtschaft dann für Werbung interessant werden. Was bei RTL unter junge Familie zu verstehen ist. Kaufkräftig, ne? Jung, also konsumorientiert natürlich. Ne? Das ist aber jetzt so, dass jetzt, sagen wir mal, sozial einzugrenzen, sozusagen wir wollen sozusagen die Arbeiterfamilie oder wir wollen die mittlere Schicht oder eine bürgerliche Familie oder so, das ist sehr, sehr schwierig einzugrenzen oder so. Also wir verstehen uns als Dienstleister eigentlich für diese Gruppen, die also natürlich dann auch theoretisch die Produkte auch kaufen können. Im Development von RTL, wie auch den anderen privaten Sendern, sind Ökonomie, Öffentlichkeitsstrategie und Programminhalt aufeinander zugeordnete Größen. Grundprinzip des gesamten Programms ist der 1000-Kontakt-Preis, der Preis eines Werbespots pro 1000 Zuschauer. Er schwankt je nach Kaufkraft der Zielgruppe und der Sendezeit. In der Primetime zwischen 20 und 23 Uhr etwa betrug der 1000-Kontakt-Preis im vergangenen Jahr bei RTL durchschnittlich 29,89 Mark. Basis ist immer der Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren. Es kommt also nicht nur darauf an, möglichst hohe absolute Zuschauerzahlen zu erreichen, man muss vielmehr auch genau jene Bevölkerungsgruppe treffen, die für die jeweilige Produktwerbung interessant ist. Also muss man sich da natürlich schon was einfallen lassen, wie man die Leute schon über einen längeren Zeitraum natürlich an den Sender binden kann. Also dass RTL eigentlich, sagen wir mal, zum Begleitmedium durch den ganzen Tag werden kann. Da reicht das Geld für die Ratenzahlungen nicht mehr aus. Besuch in einer Schuldnerberatungsstelle in Berlin-Mitte, Prenzlauer Berg. Schuldnerberatung, Diakonisches Werk, Kroll, guten Tag. Hier sind Sie bei einer Sprechstundenberatung, da können Sie donnerstags von 9 bis 13 Uhr ohne Termin vorbeikommen. Gut, Sie wissen, wo Sie dann hinkommen müssen. Bitte, wiederhören. Barbara Kroll ist Rechtsanwältin. Sie arbeitet für das Diakonische Werk in der Beratungsstelle für Überschuldete am Prenzlauer Berg im Ostteil Berlins. Die meisten, die hierher kommen, es sind über 200 Ratsuchende im Jahr, plagen Bank-, Miet- und Versandhausschulden. Im Schnitt stehen sie mit 25.000 Mark bei 7 verschiedenen Gläubigern in der Kreide. Arbeitsplatzverlust ist die Hauptursache für die Finanzkrisen. Zwei Drittel ihrer Besucher sind arbeitslos. Die Menschen im Ostteil der Stadt, da ist alles weg. Der Staat ist weg, das tragfähige Gesellschaftssystem ist weg, der Arbeitsplatz ist weg, meistens auch noch der Ehegatte ist weg, weil man hält ja diese Belastung irgendwie nicht aus. Also sprich, die Ehe ist dann irgendwann auch sehr kriselnd. Also alles ist weg. Und was tut man, wenn man sich so unsicher fühlt? Man versichert sich. Und wenn dann zufällig die Drückerkolonne vorbeikommt, dann haben die Menschen ganz viele Versicherungen abgeschlossen. Nur die muss man sich auch leisten können. Die Menschen, die es nicht geschafft haben, also die dann eher zu uns in die Beratung kommen, sind auch eher völlig gescheitert, belastet. Von einem auf den anderen Tag können die monatlichen Zahlungen nicht mehr geleistet werden. Mahnbriefe kommen ins Haus. Gezahlt wird nur noch dem, der mit dem Gerichtsvollzieher droht, vor allem Versandhäuser und Banken. Die Miete dagegen wird auf die lange Bank geschoben. Immer mehr Ostdeutsche landen auf der Straße. Die Banken reagieren insofern, dass sie weitere Kredite anbieten. Also die Bank sehe ich von meiner Warte her als absolute Anbieterseite, die also auch ganz klar interne Anweisungen hat, wenn ein Mensch kommt, ich konstruiere jetzt den Fall und ein Nettoeinkommen von 2.000 Mark hat, wäre er in jeder Großbank in der Lage, 20.000 Mark netto als Darlehen herauszutragen. Jede Großbank würde ihm das mindestens zehnfache seines Nettoeinkommens als Kredit gewähren. Und wenn dieser Mensch jetzt käme und würde doch glatt nur 10.000 haben wollen, sind die Bankenvertreter angewiesen, ihm doch 20.000 zu verkaufen. Ein Fall aus der täglichen Praxis. Als eine Familie, die für 25.000 Mark nach der Wende ihren Nachholbedarf an Unterhaltungselektronik und Möbel gestellt hatte, wegen plötzlicher Arbeitslosigkeit der Frau mit dem Abstottern der Raten Probleme bekam, Miete und Strom fast nicht mehr bezahlen konnte, war, wie sich der Bankangestellte ausdrückte, nicht mal eine Tilgungsaussetzung, sondern nur ein höheres Dispo-Limit auf dem Girokonto drin, zu enorm hohen Zinsen. Wenn wir dann davon ausgehen, dass durchschnittlich in auch einer kleineren Bank monatlich 6 Millionen Mark bei 6 Mitarbeitern monatlich an Kredit rausgegeben werden, können Sie sich ja sehr leicht ausrechnen, wie viel Gewinn die Bank erwirtschaftet. 6,5 Euro. In Italien hat die Staatsanwaltschaft mehrere Manager verhaftet, Manager einer Bayer-Tochter und einer Tochter von Böhringer, und diese Manager sollen angeblich, und das muss ja über einen längeren Zeitraum gegangen sein, versucht haben, mit Bestechungen ihre Produkte besser zu verkaufen dort unten. Die Summen müssen wohl erheblich sein. Das wiederum könnte nun ein bisschen sich wie Mehltau sozusagen auf diesen Aktienkurs der betreffenden Firma, zum Beispiel Bayer, legen. Noch ist es nur im Hintergrund zu spüren, noch merkt man es nicht. Ja, heute ist ein ganz normaler Tag. Halb vier Tüssel! 1.300 von dir mit 7, komm. 1.300, der Glöckner mit 7 an dich. Der DAX in Frankfurt schließt heute mit einem Plus von 5 Punkten. Die Geldgeschäfte gehen weiter. Aktien und Wertpapiere wechseln ihre Besitzer. Die aktuellen Konjunkturdaten deuten auf ein erneutes Wirtschaftswachstum. Doch ein grundsätzlicher Wandel vollzieht sich in der Gesellschaft. Es gibt wieder, zum ersten Mal seit dem Ende des Krieges, offene Armut in diesem Lande. Die schöne neue Erlebniswelt von KDW und RTL können sich immer weniger Menschen leisten. Ein Riss geht durch die Gesellschaft. Eine Ursache ist das Scheitern der liberalen, monetaristischen Wirtschaftspolitik. Die Politiker haben bei einer solchen Politik keinen oder kaum noch Einfluss. Sie überlassen die Wirtschafts- und Finanzpolitik den Banken und Börsenmanagern. Das kritisiert der Jesuit und Wirtschaftswissenschaftler Friedrich Hengsbach. Die Theorien der Monetaristen der neuen Wirtschaftspolitik politisch umzusetzen. Und das hieße Vertrauen auf die Selbstheilungskräfte des Marktes, auch des Arbeitsmarktes, deshalb Deregulierung der Märkte, Rückzug des Sozialstaats aus dem Wirtschaftsgeschehen und das Abwälzen der wirtschaftspolitischen Verantwortung auf die Notenbanken. Das heißt also, Geldpolitik hat die führende Rolle bei der Gestaltung der wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen zu besorgen. Diese Politik scheint nach einem Jahrzehnt sowohl in den USA als auch in England Und ich denke, in dem Ausmaß, wie sie in Deutschland hier gefahren worden ist, an eine Grenze zu stoßen, das heißt, sie hat sich als Sackgasse erwiesen. Wie berechtigt diese Feststellung ist, belegt die wachsende Zahl von Männern, Frauen und Kindern, die in unwürdigen Verhältnissen ihr Dasein fristen. Hunderttausende sind in Notunterkünften oder Obdachlosenheimen untergebracht. Die Zahl der Sozialhilfeempfänger hat sich seit Beginn der 80er Jahre auf 4,6 Millionen verdoppelt. Besonders erschreckend daran ist, dass es zunehmend die Jüngeren trifft. Während früher Rentnerinnen von Armut bedroht waren, sind es heute in West- wie in Ostdeutschland vor allem Jugendliche, alleinerziehende Mütter und große Familien. Immer mehr Kinder wachsen in einem armen Elternhaus auf. Für viele von ihnen ist ein Leben am Rande der Gesellschaft bereits vorgezeichnet. Für diese Menschen hat Geld seine ursprüngliche Funktion des Tauschmittels zurückgewonnen. Tausch gegen Brot, Wohnung und Bildung. Alles Gute hat seinen Ursprung im Geld, das zugleich auch alles Böse schuf, schreibt Emile Zola in seinem Roman Das Geld. Das Amalgam von Gut und Böse verleiht dem professionellen Umgang mit Geld etwas Faustisches. Vielleicht ist das der Grund, warum der Chef der Deutschen Bank, Hilmar Kopper, geplagt von den Finanzskandalen, in die sein Haus verstrickt ist, diesen Roman besonders gerne an seine Freunde verschenkt. Als einen literarischen Hinweis darauf, wie dieses harte Geschäft ihn im Inneren zerreißt? Unschuldig bleibt darin niemand, so mutmaßen wir über seine Einstellung zum Geldgeschäft. Was kann schließlich das Geld dafür, wenn es in falsche Hände gerät und Missbrauch damit getrieben wird, mag Hilmar Kopper denken. Zola endet seinen Roman mit der einen Banker entlastenden und tröstlichen Frage: Warum also das Geld für all die Gemeinheiten und Verbrechen strafen wollen, deren Ursache es ist? Ist die Liebe, die das Leben schafft, denn weniger besudelt? Dennoch, Sarkar, ein Henker des Geldes mit schmutzigen Händen, wie Zola ihn nennt, ist ein Wirtschaftskrimineller. Er will Macht, er will Geld, er will Genuss. Er kennt keine Skrupel. Wenn es um seinen Profit geht, kennt er weder Freunde noch Verwandte. Er hatte seinen Sohn verkauft, seine Frau verkauft, alle verkauft, die ihm unter die Hände gekommen waren. Er hatte sich selbst verkauft. Er war nur noch ein Geldmacher, der die Dinge und Menschen in die Schmelze warf, um daraus Geld zu schlagen. Die Münchner Abendzeitung berichtet: Große Stürmernot beim deutschen Meister FC Bayern München. Der 10 Millionen Einkauf Papin fällt wegen Verletzung aus. Hilft da nur ein Blitz- oder Notkauf? Auf dem Markt ist wieder Inter Mailands Dennis Bergkamp, der 12 Millionen kosten soll. Das war auf WDR 3 das Radiothema Wertewandel. Unter dem Titel Das Schmiermittel der Gesellschaft sprachen wir über die Wertigkeit des Geldes in einer Sendung von Rüdiger Offergeld. Sie hörten Eva Garg, Jakob Peuß, Matthias Bonnier und Reinhard Virchow. Ton und Technik Dieter Stratmann und Jeanette Wirz-Fabian. Regie Frank Hübner, Redaktion Kurt Hondrich. Wiederholen dieses Feature am kommenden Dienstag um 16 Uhr auf WDR 5.